einer Lichtung machen sie dann plötzlich eine Entdeckung, die sie sich zunächst nicht erklären können. Papa, komm mal her! Papa, komm mal her! Was ist denn los? Was habt ihr denn? Schau mal, Papa, was ist denn das? Da wachsen Haare aus dem Boden. Der Junge hat sich nicht getäuscht. Im Waldboden liegen tatsächlich lange blonde Haare. Darunter der Kopf eines Menschen. Quer durch die Schweiz wurden Kinder getötet. Die Frau war etwa 25 bis 40 Jahre alt und hat, wie der Gerichtsmediziner später feststellt, mehrere Monate in der Erde gelegen. Die Gesichtszüge sind kaum noch zu erkennen. Oh,